Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Bis 1965 gab es für die Salesianerinnen im Kloster ein sogenanntes Sprechgitter, durch das sie mit ihren Angehörigen sprechen konnten. Die gehörten zur Welt draußen. Die Schwestern dagegen hatten sich verpflichtet zu Armut, Keuschheit und Gehorsam. Klöster nach der Säkularisation. Die Salesianerinnen von Beuerberg. Am 5. Mai 2014 fand in der Klosterkirche von Beuerberg ein Gottesdienst zu einem außergewöhnlichen Anlass statt. Gefeiert wurde der Abschied der Ordensschwestern aus ihrem Kloster. Die 170 Jahre währende Geschichte der Salesianerinnen in Beuerberg war zu Ende. Als die Schwestern ausgezogen sind, waren es noch 14 Schwestern hier. Der Altersdurchschnitt war 85. Ein Haushalt mit 7500 Quadratmeter Nutzfläche einfach zu pflegen, das ist schon eine Riesenherausforderung. Dann aber auch noch das geistliche Leben, so wie es eigentlich die Regel vorschreibt. Das war natürlich für die Frauen sehr schwer. Am Ende blieb ihnen nur mehr der Umzug in ein Klosteraltenheim. Christoph Kürzeder, der Direktor des Freisinger Diözesanmuseums, bat die Ordensfrauen dabei, nichts anderes mitzunehmen als ihre persönliche Habe. Keinesfalls sollten sie aufräumen und, wie in anderen Klöstern geschehen, wegwerfen, was sich im Laufe der Zeit im Gebäude angesammelt hatte. Die Ordensschwestern erfüllten die Bitte und hinterließen dem Museum damit einen einzigartigen Bestand von Gegenständen aller Art. Kunstwerke, religiöse Artefakte, Alltagsgegenstände. Sie erzählen nun, gesichtet, geordnet und katalogisiert, die Geschichte des alten Klosters bei Wolfratshausen und die seiner Bewohnerinnen, der Schwestern des Ordens von der Heimsuchung Mariä, genannt die Salesianerinnen. Die Verdienste, die sich der Orden der Salesianerinnen um die Erziehung der Jugend bisher erworben hat, sind dem Staate nicht unbekannt, schrieb die Kurfürstin und spätere bayerische Königin Caroline im Jahr 1802. Derselbe wird daher auch fernerhin einem für die Menschheit so nützlichen Institute den kräftigsten Schutz angedeihen lassen. So ein Schutz von höchster Seite war zu jener Zeit in Bayern für eine Ordensgemeinschaft eine einzigartige Überlebensgarantie. Es waren die Jahre der Säkularisation, in der alle kirchlichen Fürstentümer verweltlicht und Klöster aufgehoben wurden. So auch Beuerberg, in dem damals noch nicht die Salesianerinnen, sondern Augustinerchorherren zu Hause waren. Aus der Klosterkirche wurde die Pfarrkirche des Ortes. Das Wohngebäude samt Meierhof und Spital ersteigerte ein Kaufmann. Erst 30 Jahre später, als sich der Wind im Umgang mit kirchlichen Orden gedreht hatte, zog wieder eine klösterliche Gemeinschaft ein. 1835 wurde Beuerberg zu einer Dépendance der Salesianerinnen, deren bisherige Standorte aufgrund des starken Zulaufs an Novizinnen schier aus den Nähten platzten. Die Ordensfrauen waren Standortwechsel gewöhnt. Noch vor der Säkularisation hatten sie zum ersten Mal umziehen müssen. Damals ging es vom St. Anna-Kloster in München, ihrem ersten Standort in Bayern, hinaus nach Indersdorf. Die Salesianerinnen waren 1667 auf persönliche Einladung der damaligen bayerischen Kurfürstin nach Bayern gekommen, der ebenso schönen wie kapriziösen Henriette Adelaide von Savoyen. Deren Eltern waren eng befreundet gewesen mit den beiden Gründern des Ordens, Franz von Sales und Johanna Franziska von Chantal. Entsprechend eng war auch die Bindung der Tochter an die Ordensgemeinschaft, in der menschliche Güte und einfühlsames Verständnis mehr galt als eifernde Härte. Henriette Adelaide hatte ja ein Problem. Sie hatte schreckliches Heimweh. Italien war natürlich als ihre Heimat. Und so hat sie ja die Italianità nach München gebracht. Und sie holt die Salesianerin nach München, weil sie den Orden kennt aus dem Piemont, aus ihrer Heimat. Und weil sie eben deren ganz spezielle Aufgabe sehr schätzt. Nämlich, sie sind Erzieherinnen höherer Töchter. Und der Münchner Adel und dem Münchner Großbürgertum schicken eben dann ihre Töchter ins Pensionat zu den Schwestern und dort werden sie erzogen. Christoph Kürzeder steht in einem Gang des Klosters Beuerberg. Kurz nach dem Auszug der Ordensschwestern hatte er dort, überwältigt von der Fülle und Aussagekraft der Hinterlassenschaften, eine Ausstellung zum Thema Klausur ausgerichtet. Kloster nicht nur Schutzraum für Menschen, sondern auch für Dinge. Das ist eigentlich das große Thema. Einige der Exponate stammten noch aus den Münchner Jahren der Salesianerinnen. Die 11 übermannshohen Bilder aus der Barockzeit etwa, die in bunten Farben Geschichten aus dem Leben der Ordensstifterin Johanna Franziska von Chantal erzählen. Es sagt viel aus über den gesellschaftlichen Status des Ordens, dass Gemälde von derartig herausragender künstlerischer Qualität lediglich als eine einmalige Festdekoration dienten. Es sagt aber auch viel aus über das Leben und Denken im Orden, dass sie bis heute erhalten blieben. 1751 wurde die Ordensstifterin Johanna Franziska von Chantal selig gesprochen und im Münchner Kloster hat man dann ein halbes Jahr später eine große Festoktav gefeiert, wie das damals üblich war. Und zu diesem Zweck hat man die Kirche geschmückt mit großformatigen Bildern, die der damalige kurfürstliche Theaterhofmaler Franz Xaver Schilling geschaffen hat. Und dann sind die aus der Kirche rausgekommen, wurden irgendwo abgestellt, aber nicht entsorgt. Und dann nehmen die Schwestern bei ihrem Umzug von München nach Indersdorf diese Dinge wieder mit. Dann wiederum von Indersdorf nach Dietramszell und von Dietramszell nach Beuerberg und schmücken hier ganz schön den Gang hier im Erdgeschoss. Seine königliche Majestät haben sich allergnädigst bewogen gefunden, dem Gesuch der Oberen zu willfahren und derselben die Aufnahme von 3 bis 4 neuen Mitgliedern zu gestatten. König Ludwig I. nahm viele der Reformen zurück, mit denen sein Vater und dessen Minister Montgelas dem Ordensleben in Bayern mehr oder weniger den Garaus gemacht hatten. Im Rahmen seiner pro-katholischen Reformen genehmigte der ebenso sparsame wie pragmatische Ludwig allerdings nur, was dem Staat offenkundig Nutzen brachte. So war das entscheidende Kriterium für die Wiederzulassung von Orden, ob diese der Gesellschaft dienten, sprich, sich aktiv in Erziehung, Unterricht oder Krankenpflege engagierten. Die Salesianerinnen waren in dieser Hinsicht geradezu vorbildlich, hatten sie doch bereits vor der Säkularisation eine Mädchenschule betrieben. Da ihre Zöglinge den gehobenen bis höchsten Kreisen entstammten, besaßen die Ordensfrauen zudem gewaltigen Rückhalt in der bayerischen Oberschicht. So kam es, dass der Orden als erster in Bayern bereits 1821 wieder Novizinnen aufnehmen durfte. 1830 dann erteilte Ludwig nach einer Audienz mit gleich 2 Oberinnen, der ehemaligen und der derzeitigen, die Erlaubnis, auch wieder die strengen Ordensregeln einzuführen. Das Leben im Kloster war eine genau austarierte Mischung aus Gebet, Arbeit und Kontemplation. Die Schwestern verpflichteten sich beim Eintritt zu Armut, Keuschheit und Gehorsam und erklärten ihren Willen, sich jederzeit ohne Murren in die Gemeinschaft einzuordnen. Die Regeln der Salesianerinnen zeichneten sich durch einige Besonderheiten aus, die noch auf die Gründerin zurückgingen. Johanna Franziska, eine verwitwete Frau mit 4 Kindern, hatte ursprünglich den Grundstein zu einem Sozialorden gelegt, der sich zum Dienst am Nächsten verpflichtete. Und dem, anders als andere Ordensgemeinschaften, auch ältere und kranke Frauen beitreten durften. Dem zuständigen Erzbischof allerdings war die schnell wachsende Frauengemeinschaft ganz offenkundig zu selbstständig. 7 Jahre nach der Ordensgründung sorgte er für einen päpstlichen Erlass, der die Schwestern in Klausur hinter Klostermauern verbannte. Was ihnen jedoch auch dort blieb, war das Regelwerk der Johanna Franziska, die eben nicht nur strenge Gebote festgelegt hatte, wie das zum Fasten und zum Schweigen, sondern auch zahlreiche, fast schon spielerische Rituale. Wo sie das Alltagsleben der Schwestern und auch so den Jahresrhythmus mit seinen Festen genau gliedert und ordnet. Und das sind ein paar sehr, sehr weise Entscheidungen und Regeln, die eben darauf verweisen, dass sie weiß, wie schwierig es ist, in einer Gemeinschaft zum Beispiel Gerechtigkeit herzustellen. Darum haben die so viele Losverfahren. Die haben ja zum Beispiel am 1. Januar den großen Lostag, wo es dann neue Zelle gibt, einen neuen Platz im Refektor, im Kapitel und im Chor, wo es dann ein neues Silberkreuz auch wieder gibt. Also sehr viel von diesen Entlastungsritualen, die auch nicht von Entscheidungen, sondern eher vom Zufall oder vielleicht auch von der Vorsehung abhängen. In regelmäßigen Abständen ordnet sich die Gemeinschaft neu, sowohl spirituell als auch räumlich. Immer am Neujahrstag werden die Klosterzellen im Losverfahren neu unter den Schwestern verteilt. Und damit auch die zugehörige Heilige und ihre Tugend, die als Motto über der Türe steht. Also ich lebe in der Zelle der Heiligen. Clara, Nummer 2, heilige Armut ist mein Jahresmotto als Tugend. Und ich werde Nummer 2, ich habe Platz Nummer 2 im Chor, im Kapitel im Refektorium. Also all diese Riten auch einer Gemeinschaft, die sich dadurch auch immer wieder entlastet, indem sie einfach auch hier dem Glück, der Vorsehung, dem Zufall Raum lässt. Man hat halt alles sehr streng genommen und streng gemacht. Ne? Zur Beuerberger Ausstellung gehörte auch ein Film, in dem die alten Ordensfrauen von ihrem Leben im Kloster erzählen und auch von den Festen. Vom Singen, Theaterspielen und vom Kuchen mit der versteckten Bohne, die ihre glückliche Finderin am Dreikönigstag zur Bohnenkönigin machte. Wenn dann mal ein Fest war wie Dreikönig, da war alles vorbei. Da konnte man gleich stillschweigen, das braucht sie auch nicht, es war erlaubt an dem Tag. Da würde man den ganzen Tag schwitzen. Die Aufnahme entstand ursprünglich nur zu Dokumentationszwecken, deshalb die an manchen Stellen mäßige Tonqualität. Sie legt jedoch auf einzigartige Weise Zeugnis ab von einer einst weit verbreiteten Lebensform, die heute bis auf wenige Spuren verschwunden ist. Die großen Veränderungen im Klosterleben begannen 1965 mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil, mit dem sich die katholische Kirche in einen Prozess der Erneuerung und Modernisierung begab. Dabei wurden auch die Regeln zur Klausur gelockert, die bis dahin den Bewegungsradius der Schwestern beschränkt hatten auf das Gelände innerhalb der Klostermauern. In Beuerberg immerhin rund 8000 Quadratmeter Wohn- und Nutzfläche, dazu noch ein großer Klostergarten. Alles jenseits dieses Areals jedoch war für die Frauen tabu. Die einzige kleine Verbindung nach draußen waren Briefe. Und der Kontakt zu den jeweils 60 bis 70 Schülerinnen, die sie, übrigens auf Französisch, in den dem Kloster angeschlossenen Räumen unterrichteten. Gelegentlich waren auch Besuche von Familienangehörigen erlaubt. Die Regeln dafür waren jedoch streng. Hier sind wir im ersten Besuchszimmer. Hier war historisch bis 1965 ein sogenanntes Spechgitter eingelassen. Das wurde aber nach dem Konzil 1965 dann abgebaut. Und wir haben es für die Ausstellung wieder rekonstruiert, damit die Besucher einfach diesen Klausurgedanken wirklich in seiner Radikalität erst einmal verstehen. Der Kontakt in einem Klausurkloster von innen und außen ist die längste Zeit nur über diese Gitter möglich gewesen. Es wird genau beschrieben, in der Regel der Salesianerin, welche Größe die Abstände haben dürfen. Ich könnte jetzt durchgreifen, das ist historisch auch nicht möglich gewesen, denn es gab dahinter nochmal versetzt ein zweites Gitter. Die Schwestern mussten auch noch ihren Schleier nach unten klappen und war praktisch nur noch der Mund frei. Ist eigentlich eine, fast wie eine Burka sozusagen. Ja, also sie waren wirklich bedeckt und der Mund war frei und durften auch nicht alleine Besuch empfangen. Musste immer eine Schwester dabei sein. Christoph Kürzeder zeigt ein altes Foto, das sich im Bestand des Klosters fand. Zu sehen ist ein Paar in mittleren Jahren. Kostüm und Anzug, Dauerwelle, Wohlstandsbauch. Die beiden stehen in verkrampfter Haltung vor dem Gitter. Dahinter Dunkelheit. Die Tochter, die sich ins Kloster zurückgezogen hat, bleibt den Augen der Betrachter verborgen. Auf der Rückseite des Fotos steht in verblasster Tinte 1954. Ob du wohl glücklich bist? Welche Zumutung. Meine Brüder, die waren bei der Einkleidung hier, zwei Brüder. Und die haben sich vorgenommen, mich zu entführen. Die Schwester Paula, die hier seit 50 auch im Kloster war, die erzählt, dass ihre Brüder sie erstmal entführen wollten. Klausur ist dann so streng gehalten worden. Also, aber wir haben es übernommen, genau wie es war. Wenn der Doktor hereingegangen ist, musste ihn wenigstens eine Schwester abholen und den Schleier runtertun und die Glöckchen mitnehmen, wenn die da auf den Gang gegangen sind. Und sie ist ums Eck gegangen, muss man klingeln, damit die Schwestern, die da vielleicht sind, dass sie sich verziehen können. Und da sind alle Ärzte noch im Haus gewesen. Sogar früher ist eine Amputation, eine Beinamputation im Kloster gemacht worden. Aber das Konzil und die Reformen des Konzils haben diese Beziehung von innen und außen dann doch ziemlich verändert. Und dann fallen die Gitter und dann kann man sich auch wirklich gegenübersetzen. Fast noch prägender als die Klausur war für den Alltag im Kloster die Unterteilung seiner Bewohnerinnen in drei Gruppen. Da gab es die Windenschwestern, die zuständig waren für die Winde. Eine Art massive hölzerne Drehtür zwischen Klausur und Außenwelt, die als Durchreiche diente für Lieferungen aller Art und über die auch die Bettler versorgt wurden, die zum Kloster kamen. Es gab Laienschwestern und es gab, gleichsam als oberste und vornehmste Kategorie, die Chorschwestern. Damit existierte im Kloster noch bis weit in die 1960er Jahre eine Ständegesellschaft, sagt Christoph Kürzeder. Mit jeweils verschiedenen Weihegraden, also verschiedene Gelübde und dadurch die Bindung ganz stark bei den Chorschwestern, natürlich an den Orden, bei den Laienschwestern schon nicht mehr ganz so und bei den Windenschwestern relativ schwach. Die konnten auch das Kloster wieder relativ problemlos verlassen. Und die Chorschwestern, die haben ja bis weit ins 20. Jahrhundert als Umgangssprache Französisch gesprochen und natürlich das lateinische Chorgebet und das war natürlich schon eine gewisse Hürde, auch überhaupt Chorschwester werden zu können. Da musste natürlich ein gewisses Bildungsniveau da sein. Und die Laienschwestern haben natürlich auch den Haushalt, die Landwirtschaft, den Garten bearbeitet. Chorschwestern, kunsthandwerkliche Tätigkeiten eher, Paramentik, also die feineren Arbeiten, wie in der Welt eben auch. Die Damen der guten Gesellschaft, die die feinen kunsthandwerklichen Tätigkeiten gelernt haben. Und das ist hier auch Klöppeln, großes Thema natürlich hier. Die Paramentik in wunderbarer Weise hier, sehr fein ausgearbeitete, wunderbare liturgische Gewänder. Also hier sieht man schon ganz stark, wie diese Arbeitsteilung natürlich auch den verschiedenen Stufen auch im Kloster entspricht. Erst seit 1969 werden keine Unterschiede mehr gemacht. Nun tragen alle den schwarzen Schleier, der zuvor den Chorschwestern vorbehalten war. Gelten für alle dieselben Pflichten und Rechte. Gehorsam und Unterordnung, Gleichmaß und Verzicht. In der heutigen Zeit, wo es allerorts um Individualität geht, um Selbstoptimierung, um Konsum, ist es schwer nachvollziehbar, warum sich einst so viele Frauen für diese Art von Leben entschieden. Verständlich wird es erst, wenn man sich die sonstigen Lebensbedingungen vor Augen hält. Die hohe Müttersterblichkeit, die patriarchalen Verhältnisse, in denen unverheiratete Frauen keinen Stellenwert besaßen und Verheiratete per Gesetz dem Manne untertan waren. Das Kloster bot seinen Bewohnerinnen nicht nur Schutz und Geborgenheit, sondern auch die Möglichkeit einer ganz besonderen Konzentration auf Gott. Gerade im vom Fortschritt und technischen Neuerungen geprägten 19. Jahrhundert, sagt Christoph Kürzeder, nahm diese Frömmigkeit wie auch die Bereitschaft zur Reue und Buße teils geradezu exaltierte Formen an. Mit sehr viel irrationalen Anteil, muss man wirklich sagen. Denn dann beginnt die Zeit der Visionen. Und das ist ja dann doch eine reiche Ernte, die da eingefahren wird. Im 20. Jahrhundert dann verliert im Zuge der allgemeinen Liberalisierung und Verweltlichung das Leben im Kloster zunehmend an Attraktivität. Die Folge? Der Nachwuchs bleibt aus. Später, wie wir alt waren, da haben wir nicht mehr Theater gespielt. Da war es dann nicht mehr so lustig, ne? Aber da haben wir uns auch zusammengesetzt, war uns auch recht. Ne? Und sind ja immer weniger geworden. Der letzte Eintritt in Beuerberg fand 1960 statt. Bereits 1934 war das Mädchenpensionat aufgelöst worden. Die Räume dienten danach als Kriegslazarett, später als Müttergenesungsheim und Altenerholungsheim. 1997 vergrößerte sich der Konvent noch einmal um 14 Schwestern, die aus dem aufgelösten Kloster Niedernfels nach Beuerberg kamen. Sie brachten frischen Wind mit, denn Niedernfels gehörte zu jenen Ordenshäusern, in denen die Reformen des Zweiten Vatikanischen Konzils entschlossen umgesetzt wurden. Doch die Gemeinschaft wuchs zusammen und hielt zusammen, bis in den Tod. Sterben im Kloster war immer sehr, sehr schön. Und wir waren alle da, also das ist einfach was Schönes gewesen. Und sie wurde dann gleich so gerichtet. Dann wird sie mit dem Schwamm gewaschen und zwar mit ein bisschen Essigwasser, dass sie schön glatt ist. Ne? Und sehr schön dann im Sarg hergerichtet. Mit Blumen und Kränzchen und das war richtig schön, immer schön. Und auch Schleier ja, mit dem Kreuz und Rosenkranz und so schön, wie es nur gerade gegangen ist. Ne? Zum letzten Mal kamen diese Rituale beim Tod der letzten Oberin zum Einsatz, einer Frau, die die immer älter werdende Frauengemeinschaft bis dahin kraftvoll zusammengehalten hatte. So war ihr Verlust ein enormer Schlag und läutete das Ende des Lebens im Beuerberger Kloster ein. Und doch waren die Ordensschwestern erfüllt von Dankbarkeit über die besonderen Umstände dieses Todes, die man durchaus als Gottesgeschenk bezeichnen kann. Die Geschichte klingt unglaublich, ist aber wahr. Die Schwester Innocentia Donius hat am 21. Dezember 2013 einen sehr arbeitsintensiven Tag, kurz vor Weihnachten. Stollen ist noch nicht gebacken diesem Jahr, was eine Katastrophe war. Also musste noch schnell der Stollen gebacken werden. Das hat sie gemacht. Dann war am nächsten Tag ihr 90. Geburtstag und sie hat ihr eigenes Geburtstagsessen gekocht. Sie hat nämlich nicht nur den Garten versorgt und die Küche. Sie war also wirklich noch sehr tatkräftig, trotz ihres hohen Alters. Und sie hat dann auch noch ihren Geburtstagstisch gedeckt für den nächsten Tag, wollte nicht ins Bett. Und wie die Schwester Margareta Maria, die in der Küche mithalf, dann erzählt bis heute, dann wollte sie noch wenigstens ihrem Beitrag ein Kuchenherz backen zum 90. und sagt: Mutter Oberin, es ist jetzt spät, jetzt gehen Sie doch endlich mal ins Bett und schlafen Sie gut in Ihren Geburtstag hinüber. Und dann sagt die Mutter Oberin: oder in die Ewigkeit. Und das ist dann wirklich passiert. Als die Schwestern am nächsten Tag im Chorgebet sind, warten sie vergeblich auf die Oberin, auf die Schwester Innocentia. Und dann sucht man sie in der Zelle und dort findet man sie dann verstorben, vorher ist in der Nacht verstorben. Und das ist dann genau der Wendepunkt von Beuerberg, denn die Schwestern beschließen dann, dass sie eigentlich jetzt Beuerberg aufgeben müssen, weil sie es nicht mehr schaffen. Sie hörten eine Radiowissensendung über die Salesianerinnen von Beuerberg. Carola Zinner hat das Leben der Ordensschwestern porträtiert. Es sprachen Katja Amberger, Gabi Hinterstoßer und Carsten Fabian. Ton und Technik Daniela Röder, Regie Irene Schuck, Redaktion Thomas Morawetz.